Telekom Fernsprecher Görlitzer Straße 75 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört an einer Straßenlaterne abgeschlossenes Fahrrad der Firma Giant, ein Mountainbike, das hier mit einem dicken Schloss angekettet ist, sowie eine junge Dame mit einem Kopftuch als Accessoire, die hier mit zwei Lidl-Tüten vor der Shell-Tankstelle steht und anscheinend darauf wartet, dass sie abgeholt wird. Ansonsten, außer einem scherzenden Taxifahrer, der hier in der Görlitzer Straße geparkt hat, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.